Die Eröffnungsfeier des vierten Sportfestes des Gesundheitswesens fand am 26. August in der Pyongyang Sporthalle statt. Choi Tae-bok, stellvertretender Vorsitzender des Zentralkomitees der PDAK, Funktionäre und Sportler betreffender Bereiche und des Gesundheitswesens, Lehrer und Studenten der Medizinischen Hochschule Pyongyang der Kim Il-sung-Universität nahmen an der Feier teil. Nach der Veranstaltung gab es eine Parade der Sportler und danach ein Herrenvolleyballspiel zwischen der Akademie der Choreomedizinwissenschaften und dem Inkubationsinstitut Chegyung-tae. In diesem Sportfest werden die Spiele in verschiedenen Sportarten wie Basketball und Volleyball in der Pyongyang Sporthalle und anderen Sporthallen, Stadien und Sportparken der Stadt Pyongyang und aller Bezirke bis zum 2. September ausgetragen.